Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il stellten jüngst ausländische Organisationen und Institutionen Sonderbeiträge ins Internet. Mit dem Sonnenporträt von Kim Jong-il veröffentlichten die südafrikanische Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentengruppe und die Nachrichtenagentur von Kongo die Beiträge über seine unvergänglichen Verdienste. Auch das nigerianische nationale Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitee, das nationale Soziologie-Studentenkomitee der Demokratischen Republik Kongo und die österreichische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zur DVRK stellten in ihren Beiträgen das patriotische Leben von Kim Jong-il für die Heimat und das Volk vor.